Mithilfe der Spieltheorie kann man Hobbes' Szenario gut verdeutlichen. Die Spieltheorie entwirft Modelle für die menschliche Kooperation, also für Entscheidungen, die wir auf andere abstimmen. Das berühmteste Modell ist das Gefangenendilemma. Stellen wir uns vor, Bonnie und Clyde haben gemeinsam einen Raub verübt, werden gefasst und in getrennte Gefängniszellen gesperrt. Gestehen beide den Raub, werden sie jeweils zu 2 Jahren Haft verurteilt. Schweigen beide, bekommen sie nur 1 Jahr Haft für unerlaubten Waffenbesitz. Gesteht nur Bonnie den Raub, Clyde aber nicht, kommt Bonnie als Kronzeugin frei und Clyde erhält stattdessen die Höchststrafe von 4 Jahren und umgekehrt. Man sieht schnell, dass es in dieser Konstellation für jeden Einzelnen besser ist, den Überfall bei der Polizei zu gestehen, sich also gegen eine Kooperation mit dem Partner zu entscheiden. Falls er nämlich nicht gesteht, wird man als Kronzeuge in die Freiheit entlassen. Und falls doch, wird man zwar zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, vermeidet aber wenigstens die Höchststrafe. Ganz gleich, wie der andere sich verhält, nicht mit ihm zu kooperieren, ist aus individueller Sicht immer die sinnvollste Strategie. Das Gesamtergebnis lässt dann aber beide schlechter dastehen als bei einer Kooperation. Sie bekommen 2 Jahre Haft statt nur 1 Jahr. Kurz gesagt, die individuell beste Entscheidung führt kollektiv zu einem schlechten Ergebnis. In gewisser Weise ist das die Grundkonstellation menschlichen Handelns. Wir können die Gutgläubigkeit des anderen ausnutzen, uns aber nie sicher sein, dass er nicht genauso denkt und handelt. Im Naturzustand zu Hobbes ist das immer das Problem. Wie kommt man da heraus? Sobald ein Schiedsrichter im Spiel ist, stellt sich die Sache plötzlich anders dar. Wieder befinden sich Bonnie und Clyde in dem geschilderten Dilemma. Nur sind sie diesmal Testpersonen in einem Experiment und bekommen nur dann einen hohen Geldbetrag, wenn sie miteinander kooperieren. In Experimenten geht das Spiel normalerweise so aus wie in der Gefängnissituation. Weil beide einander misstrauen, erzeugen sie ein schlechtes Gesamtergebnis. Doch sobald beide Spieler wissen, dass sie von einem unabhängigen Dritten bestraft werden können, steigt die Kooperationsbereitschaft deutlich an. Die Versuchspersonen nehmen dann im Schnitt 1/3 mehr Geld ein, als wenn keiner über sie richtet.